Erster Jahwe ist König. Die Erde soll sich freuen. Auch viele Inseln sollen sich freuen. Zweiter Wolken und Dunkel sind um ihn. Er regiert gerecht und richtig. Dritter Feuer geht vor ihm her. Es verbrennt seine Feinde. Vierter seine Blitze leuchten über die ganze Erde. Die Erde sieht es und zittert. Fünfter Berge schmelzen wie Wachs vor Jahwe. Er ist der Herr der ganzen Erde. Sechster der Himmel zeigt, dass er gerecht ist. Alle Menschen sehen seine Größe. Siebter alle, die Götzenbilder anbeten, schämen sich. Alle Götter sollen sich vor ihm verneigen. Achter Zion hörte es und war froh. Die Menschen in Juda freuten sich. Sie freuten sich über deine Taten, Jahwe. Neunter Jahwe, du bist der Höchste auf der ganzen Erde. Du bist größer als alle anderen Götter. Zehnter wer Jahwe liebt, soll das Böse hassen. Er schützt die guten Menschen. Er rettet sie vor bösen Menschen. Elfter Licht kommt für die guten Menschen. Freude kommt für die ehrlichen Menschen. Zwölfter gute Menschen, freut euch über Jahwe. Dankt seinem heiligen Namen.